Lustig i stadsig og eneleven farja, farja å. Lustig i stadsig og eneleven farja, farja å. Lustig i stadsig grønnen vall, både sig og enes halv en halv. Den farja, farja ho. Braust du dir keine Pfeif zu kaufen, farja, farja ho. Greif in meine Tasche hinein, da wird Pfeif und da war kein. Farja, farja, farja, farja, farja, farja ho. Greif in meine Tasche hinein, da wird Pfeif und da war kein. Paria, paria, paria.